Tag ist mal zu Ende, jede Ehe mal zerbricht. Selbst Atome kann man spalten, aber unser Bündnis nicht. Wovon singt heute jeder Fan? Schalkes treue Knappen, jedes Spiel sind wir dabei. Auch beim Club, da soll es klappen, wir sind unserem Bündnis treu. Wovon singt heute jeder Fan?